Im gefährlichsten Wassergebiet auf dem koreanischen Wüstenmeer herrscht wiederum die Gefahr des ernsten militärischen Zusammenstoßes. Unter dem Vorwand der Errichtung der künstlichen Fischfangriffe für die Verhinderung der illegalen Fischfangarbeit eines dritten Landes und für den Schutz der Fischressource um 5 Inseln auf dem Wüstenmeer ließen die südkoreanischen Kriegslustigen am 22. Februar ihre Zivilschiffe tief in die Gewässer der DVRK hintereinander eindringen. Die südkoreanischen Schiffe drangen allein an diesem Tag 5-mal 1,1 Kilometer tief in die Territorialgewässer der DVRK ein. Hierbei erregte es große Besorgnis, dass die südkoreanischen Schiffe unter offener und aktiver Unterstützung von den US-Imperialisten die Hoheitsgewässer der DVRK verlässten. Die US-Aggressoren teilten am 22. Februar früh an der militärischen Demarkationslinie von Panmunjom durch Lautsprecher mit, dass die südkoreanischen Schiffe im Wassergebiet um die Insel Yeonpyeong die angeblichen künstlichen Fischfangriffe installieren würden. Dann setzten sie viele Schurken in den Gewässern der DVRK ein. Unter dem Vorwand der Bewachung der Arbeit und der Gewährleistung der Sicherheit setzten sie sogar ihre Kriegsschiffe mit der Fahne der UN-Truppe, die bloß ein Gespenst geworden ist, in diesem Gebiet ein.